Szenen aus den Phönizierinnen des Euripides, übertragen von Friedrich von Schiller. Personen: Jokaste, des Ödipus Gemahlin und Mutter, Königin zu Theben, Antigone, ihre Tochter, Eteokles, Polynikes, ihre und des Ödipus Söhne, Hofmeister der Antigone, Chor fremder Frauen aus Phönizien. Die Szene ist vor dem Palast des Ödipus zu Theben. Erster Akt, erster Auftritt. Jokaste allein als Vorrednerin des Stückes. O der du wandelst zwischen den Gestirnen des Himmels und auf goldnem Wagen thronend mit flücht'gen Rossen Flammen von dir strömst, erhabner Sonnengott, wie feindlich streng sahst du auf Thebens Land herab, als Kadmus, der Tyrer, seinen Fuß hieher gesetzt, dem Könige gebar der Venustochter Harmonia den Polydor, von diesem soll Labdakus, des Laius Vater, stammen. Ich bin Menöseus Tochter, meinen Bruder nennt Kreon sich von mütterlicher Seite. Jokaste heiß ich, also nannte mich mein Vater, und mein Ehgemahl war Laius, der ging, als lang kein Kindersegen kam, nach Phöbus Stadt, aus unserm Ehebette sich einen Leibeserben zu erflehn. Ihm ward die Antwort von dem Gott, Beherrscher der rossekundigen Thebaner, werde nicht Vater wider Jovis Schluss, denn zeugst du einen Sohn, so wird dich der Erzeugte töten, und wandeln muß dein ganzes Haus durch Blut. Doch er, von Lust und Bacchus Wut besiegt, ward Vater. Als sein Knabe nun erschien, gab er, der Übereilung jetzt zu spät gewahr und des Orakels eingedenk, den Neugeborenen, dem er durch die Sohlen ein spitzig Eisen trieb, den Hirten, ihn auf Junos Au zu werfen, die den Gipfel Citherons schmückt. Hier ward er von den Hirten des Polybus gefunden, heimgetragen und vor die Königin gebracht, die, meines Gebärens Frucht an ihre Brüste legend, beim Gatten sich des Kindes Mutter rühmte. Als er zum Jüngling nun gereift und um das Kinn das zarte Milchhaar angeflogen, ging er, sei's aus freiwilliger Regung, sei's auf fremden Wink, die Eltern zu erfragen, nach Phöbus Stadt, wohin zu gleicher Zeit auch Laius, mein Gemahl, sich aufgemacht, vom weggelegten Sohne Kundschaft zu erhalten. Auf einem Scheideweg in Phokis stießen sie aufeinander, und der Wagenführer des Laius rief, »Mach Platz dem König, Fremdling!« Doch er kroch schweigend seines Weges fort, mit hohem Geist, bis ihm der Zelter Huf die Ferse blutig trat. Da, doch wozu noch über fremdes Unglück mich verbreiten? Da schlug der Sohn den Vater, nahm den Wagen und bracht ihn seinem Pfleger Polybus. Alsbald darauf die räuberische Sphinx das Land umher verwüstete, ließ Kreon der Schwester Hand, die jetzt verwitwet war, dem zur Belohnung bieten, der die Frage der rätselhaften Jungfrau würde lösen. Das Schicksal fügt's, daß ödipus mein sohn das räthsel löst worauf er könig ward und dieses landes scepter ihn belohnte unwissend freit der unglückselige die mutter auch die mutter wußte nicht daß sie den eignen sohn umfing so gab ich kinder meinem eignen kind zwei knaben den eteokles erst und polynikes den herrlichen zwei töchter dann die jüngste ismene von ihm selbst die älteste von mir antigone genannt doch als der unglückselige sich endlich nun als seiner mutter ehgemahl erkannte und aller jammer stürmend auf ihn drang stach der verzweiflungsvolle mörderisch mit goldnem haken sich die blutenden augäpfel aus indessen bräunte sich der söhne wange dieses unglücks schmach dem aug der welt zu bergen schwer gelang's verschlossen sie den vater im palaste hier lebt er noch doch der gewalttat zürnend ergoß er flüche auf der söhne haupt daß laius ganzes königliches haus durch ihres schwertes schärfe möge fallen und dieses schweren fluchs erfüllung nun wenn sie beisammen wohnen blieben nicht herbeizurufen schlossen unter sich die brüder den vertrag daß sich der jüngre freiwillig aus dem reich verbannen sollte indeß der ältere des throns genösse und beide so von jahr zu jahre wechselnd doch eteokles mächtig nun des throns verschmäht herabzusteigen und verstößt den jüngeren gewaltsam aus dem lande der flieht nach argos wo adrastus ihn zum eidam sich erwählt und um ihn her ein mächtig heer versammelt dieses führt er gegen thebens sieben tore nun heran des vaters reich zurücke fordernd und seinen anteil an dem königsthron nun hab ich beide brüder zu versöhnen polyniken vermocht auf treu und glauben sich bei dem bruder friedlich einzufinden eh sie im treffen feindlich sich vermengen er werde kommen meldet mir der bote sei du nun unser retter vater zeus der in des himmels lichten kreisen wohnt und sende meinen kindern die versöhnung wenn du ein weises wesen bist nicht immer kannst du denselben menschen elend sehn sie geht ab zweiter auftritt der hofmeister antigone noch nicht gleich sichtbar hofmeister spricht ins haus hinein und erscheint auf dem giebel weil dir die mutter auf dein bitten denn vergönnen will antigone aus deinem gemach zu gehn und das argiverheer vom söller des palastes zu beschauen so warte hier bis ich den weg erkundet damit der bürger keiner uns begegne und nicht verleumderischer tadel mich den knecht und dich die fürstentochter treffe hab ich erst rings mich umgesehn alsdann erzähl ich dir was ich im lager sah und von den feinden mir erklären lassen als ich den wechselseitigen vertrag der beiden brüder hin und wieder trug nachdem er umhergesehen es nähert weit und breit sich niemand steig die alten zedernstufen nur herauf und schau und sieh was für ein heer von feinden in den gefilden längs der dirce quell verbreitet liegt und längs dem laufe des ismen. Antigone, noch hinter der szene. So komm, o greis, und reiche meiner jugend die manneshand und hilf mir auf die stufen. Hofmeister, ihr den arm reichend. Da, jungfrau, halte dich nur fest, sieh, eben zu rechter zeit bist du heraufgestiegen, das heer kommt in bewegung und die haufen zertrennen sich. Antigone, zurückfahrend. Ha, Tochter der Latona, ehrwürd'ge Hekate, ein Blitz ist das Gefilde. Hofmeister. Ja, nicht verächtlich rückte Polynikes auf Theben her, mit Rossen ohne Zahl braust er heran und vielen tausend Schilden. Antigone. Es sind mit Schlössern doch und ehrnen Riegeln die Pforten und die Werke Amphions, die Mauern wohl verwahrt? Hofmeister, sei außer Sorgen, von innen ist die Stadt verwahrt, doch sieh den Führer da, wenn du ihn kennen willst. Antigone. Der dort mit blankem Helme vor dem Heer einherzieht und den ehrnen Schild so leicht im Arme schwenkt, wer ist's? Hofmeister. Das ist ein Führer, Gebieterin. Antigone. Wer ist er? Woher stammt er? Wie nennt er sich? O sage mir das, Greis. Hofmeister. Mycenischen Geschlechts ist er und wohnt an Lernas Teiche, Fürst Hippomedon. Antigone. Wie trotzig und wie schreckhaft anzusehen, den erdgeborenen Giganten gleich, nicht wie ein Sterblicher tritt er einher, gleich einem Stern in seiner Rüstung leuchtend. Hofmeister. Siehst du jetzt den, der über das Gewässer der Dirce setzt? Antigone. Ganz andere Waffen sind das wieder. Sage mir, wer ist's? Hofmeister. Das ist der Führer Tydeus, König Öneus Sohn. Dem schlägt der kalydonische Mars im Busen. Antigone. Ist's der, der von der Gattin meines Bruders die Schwester ehlichte? Wie fremd von Rüstung, halb Grieche scheint er mir und halb Barbar. Hofmeister. Mein Kind, so starke Schilde führen alle Ätolier und auf den Lanzenwurf verstehen sie sich trefflich. Antigone. Aber wie kannst du dies alles so genau mir sagen? Hofmeister. Weil ich der Schilde Zeichen mir gemerkt, als ich den Stillstand in das Lager brachte, so kenn ich die nun, die die Schilde führen. Antigone. Wer ist denn jener Langgelockte dort an Zetheus Grabmal, schreckhaft anzuschauen, doch noch ein Jüngling an Gestalt? Hofmeister. Ein Führer. Antigone. Was für ein Haufen von Bewaffneten sich um ihn drängt? Hofmeister. Es ist Parthenopäus, der Atalanta-Sohn. Antigone, daß ihn Dianens Geschoß, die jagend durch Gebirg und Wald mit seiner Mutter schweift, verderben möge, der meine Heimat zu verwüsten kam. Hofmeister, das gebe Zeus und alle Himmlischen, doch keine schlimme Sache führt die herauf, drum fürcht ich sehr, es werden die götter nach gerechtigkeit verhängen. Antigone. Wo aber, wo entdeck ich den, den das unsel'ge schicksal mir zum bruder gab? O liebster polyniken, zeige mir! Hofmeister. Der dort beim grab der töchter niobens nächst an adrastus steht, erkennst du ihn? Antigone. Ja, ja, ich sehe, doch recht deutlich nicht, so was, das ihm von ferne gleicht, so etwa, wie er die brust zu tragen pflegt. O könnt ich der schnellen wolke flug mit diesen füßen zu meinem bruder durch die lüfte fliegen, die arme schlingen um den liebsten hals des armen flüchtlings, ach, des lang entbehrten. O sieh doch, wie die Morgensonne blitzt der Herrliche in seiner goldnen Rüstung. Hofmeister. Und freue dich, gleich steht er selbst vor dir. Antigone. Wer ist denn der, der dort mit eignen Händen den weißen Wagen lenkt? Hofmeister. Das ist der Seher Amphiaraus, Königin, du siehst, er führt die Opfertiere mit sich, die mit ihrem Blut die Erde tränken sollen. Antigone. O Luna, Licht im goldnen Kreise, Tochter der Sonne, die im Sternengürtel glänzt, wie ruhig, wie geschickt er seine Zelter am Zügel hält und herrschet auf dem Wagen. Wo aber ist der Trotzige, der gegen die Stadt so kühner Drohung sich verwogen? Wo ist Kapaneus? Hofmeister. Dort misst er die Höhe und Tiefe unserer Mauern und erspäht sich einen Zugang zu den sieben Türmen. Antigone. O Nemesis und ihr hohlbrausenden Gewitter Jovis und du Lorstrahl des nachtumgebnen Blitzes, zähme dir den Trotz, der über Menschheit sich versteiget. Das ist der Mann der Thebens Töchter mit dem Schwert gefangen nach Mycene führen und an dem Quell der Lerna in die Knechtschaft herunterstürzen will. Nein, Tochter Zeus, goldlockigte Diana, heilige Knechtschaft, lass nie und nimmer mich erfahren. Hofmeister. Was du zu sehen verlangtest, hast du nun gesehen und deinen Wunsch gestillt. Komm jetzt ins Haus zurück, mein Kind, in deinem Frauengemach dich still und sittsam einzuschließen. Der Aufruhr, siehst du, führt dort eine Schar von Weibern zu der Königsburg heran, und Weiber schmähen gern, je seltner sie zum Plaudern kommen, desto emsiger wird die Gelegenheit benutzt. Es muß, ich weiß nicht, welche Wollust für sie sein, einander nichts Gesundes vorzuschwatzen. Sie gehen ab.